Das Wort für heute. Hallo liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist aus dem Buch Jesaja, Kapitel 7, Vers 14. Deshalb wird der Herr selbst das Zeichen geben. Seht, die Jungfrau wird ein Kind erwarten, sie wird einem Sohn das Leben schenken und er wird Immanuel genannt werden. Das heißt, Gott ist mit uns. Immanuel. In diesem Bibelvers hier aus dem Alten Testament, dem Buch Jesaja, lernen wir mehr über Immanuel und den Namen Immanuel. Und Immanuel heißt Gott, Gott ist mit uns. Und hier ist eben die Prophezeiung unseres Herrn Jesus Christus gegeben im Alten Testament und wird dann erfüllt im Neuen Testament. Und da geht mal rein ins Lukas-Evangelium. Kapitel 1, Vers 26 bis 38. Lukas Evangelium, Kapitel 1, Vers 26 bis 38. Und seht, wie die Prophezeiung erfüllt wird. Ja? Und es ist eines von vielen, vielen Prophezeiungen, die durch unseren Jesus Christus erfüllt worden sind. Und wir wissen eben, dass eben Gott mit uns ist. Denn er hat diese Prophezeiung erfüllt, in und durch unseren Herrn Jesus Christus. Und das ist ein Geschenk. Also, geht mal rein, schaut mal, wie das alles so zusammenhängt. Und vor allem eben genau, wie die Prophezeiung in Lukas Evangelium Kapitel 1, 26 bis 38 erfüllt wird. Ja? Und lieber Jesus, wir danken dir hier für dein Wort. Du bist Immanuel, Gott mit uns. Und Gott ist mit uns und wir danken dir, dass du mit uns bist, lieber Herr Jesus. Und wir danken dir, dass du dein Wort hältst und auch für die Bibel, wo wir tagtäglich in dein Wort gehen können und in unserer persönlichen Beziehung mit dir wachsen können. Wir danken dir, Herr Jesus, für all dieses und beten dies in deinem Namen. Amen. Und denke immer daran, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Sei uns bald wieder herzlich willkommen.